Ey, rauche nur noch Backwoods, ey. Ja, ja, ich scheiß auf euren Drecksclub, ey. Ja, eure Waffen sind nur Schreckschuss, ey. Schreib die Hits am Mac. Scheitern, ja. Fahr an Neuschuh bei und bin raus mit Maybach, ja. Wir wollen nicht bremsen, doch